بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Meine lieben Geschwister, willkommen zum 39. Unterricht. Und heute werden wir بإذن الله عز وجل fortsetzen, was wir beim letzten Mal begonnen haben. Und zwar haben wir über die verschiedenen Formen von Sharika, von Handelsgesellschaften gesprochen. Und beim letzten Mal haben wir die Inan Sharika betrachtet und heute wollen wir inshallah tabaraka ta'ala uns die Mudaraba anschauen und auch bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, sofern wir so weit kommen, die Wujuh Sharika. Die Mudaraba, auch Qirat genannt, darunter verstehen wir grundsätzlich, dass wir zwei Personen haben oder zwei Personen, Gruppen haben. Gruppe Nummer A, das ist der sogenannte Mudarib. Das ist derjenige, der Geld der Person B gibt, damit sie damit arbeitet und Geschäfte macht. Und dann teilen sie sich den Gewinn gemäß ihrer Abmachung. Die Person, die Geld gibt, nennen wir Mudarib. Und den Arbeiter nennen wir Mudarab. Zunächst einmal sprachlich gesehen kommt das Wort Mudaraba vom arabischen Wort Daraba. Und Daraba bedeutet unter anderem Reisen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim: Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ard. Er weiß, dass es unter euch Kranke geben wird und andere, die im Land umherreisen. Und dieses Wort umherreisen im Arabischen ist Yadribun, kommt von diesem Form vom Verb Daraba und stammt aus der gleichen Wurzel wie die von Mudaraba. Insofern ist das bedeutet Daraba unter anderem umherreisen, aber auch teilhaben an. Teilhaben an. Und die Teilhaberei ist ja hier klar, denn sie teilen sich den Gewinn gemäß ihrer Ausmachung. Das Wort Qirad kommt vom arabischen Verb Qarada und Qarada bedeutet abschneiden, als würde der Investor, der Mudarib, dem Mudarab ein Stück von seinem Gewinn abschneiden, ein Stück von seinem Kuchen abschneiden und ihm zur Verfügung stellen aufgrund der Arbeit, die er geleistet hat. Die Gesetzlichkeit, zunächst einmal ist es auch wieder eine Form der Scherika, die es zur Zeit der Jahiliyyah gegeben hat und die der Islam anerkannt hat. Manche Ulama, rahimahumullah ta'ala, reden von einem Ijma' über die Gesetzlichkeit. Das heißt also, es besteht eigentlich kaum ein Grund, diese Gesetzlichkeit anzuzweifeln. Das berühmteste Beispiel ist das Beispiel unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, der offensichtlich mit seiner Frau Khadija radiallahu anha nichts anderes gebildet hat als eine Form der Sharika, die eine Mudaraba-Sharika ist. Denn er ist, alaihi salatu wasalam, mit der Ware von Khadija radiallahu anha, nach Asham gereist, um auf dem Weg dort den Handel zu treiben. Und danach ihr den Gewinn auszuhändigen. Ebenso, und das ist ja dieses Rihlat al-Shita'i wa-Saif, von dem Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Quraysh gesprochen hat und darauf hingewiesen hat, die Handelskarawanen. Und diese Handelskarawanen betreibt ja in der Regel nicht nur der Eigentümer, sondern die großen Händler haben Leute, die das für sie machen. Jetzt kann das eine Form von Ijara sein, das heißt Lohnarbeit sein, aber kann natürlich eine Form von Mudaraba sein, indem man den Gewinn und den Verlust oder beziehungsweise hier bei der Mudaraba, was das Materielle angeht, den Gewinn untereinander aufteilt. Es gibt auch eine weitere Begebenheit, unter den Sahaba, radiallahu ta'ala anhum, weshalb manche jetzt von einem Ijma' sprechen, weil das unter ihnen geschehen ist, weil das folgende Beispiel unter ihnen geschehen ist und wir niemanden kennen, der diese Begebenheit in dieser Situation anderer Ansicht gewesen ist. Und zwar geht es um zwei Söhne von Umar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu. Einer von ihnen heißt Abdullah und der andere heißt Ubaidullah. Ubaidullah ist übrigens die Verniedlichung von Abdullah, also sprachlich gesehen. Und zwar waren diese beiden im heutigen Irak, in Al-Kufa, beim Sahabi Abu Musa Al-Ash'ari, radiallahu ta'ala anhu. Die beiden Söhne, Abdullah und Ubaidullah, wollten zu ihrem Vater nach Medina gehen. Und Abu Musa radiallahu anhu hat ihnen Wertsachen mitgegeben, damit sie damit Handel treiben durften. Und das war wie eine Art Geschenk. Wie eine Art Geschenk. Oder es war eine Art Geschenk. Oder es war ein Geschenk. Und wie heißt es? Die Frage ist natürlich, warum hat Abu Musa Abdullah und Ubaidullah diese Ware zur Verfügung gestellt? Und er hat ihnen gesagt, wenn ihr dann Gewinn gemacht habt, händigt bitte das Kapital eurem Vater, dem Khalifa, aus. Und als Umar radiallahu ta'ala davon erfahren hat, und er war ja für seine Gerechtigkeit bekannt, sagte er: Haben etwa alle Muslime dasselbe bekommen wie ihr? Oder weil ihr die Söhne des Führers der Gläubigen seid? Und dieser Vorwurf ist natürlich offensichtlich, dass sie hier eine besondere Stellung haben und dass sie bevorzugt worden sind. Und das widerspricht der Gerechtigkeit und der Gleichheit der Menschen. Auf jeden Fall hat deswegen Umar radiallahu ta'ala anhu angeordnet, dass sie das Kapital aushändigen sollen und auch den gesamten Gewinn. Und dann kam es zu einer Diskussion, bei der sich Abdullah schämte und zurückhielt. Aber Ubaidullah sagte, gerechterweise sagte er, wenn wir durch den Handel einen Verlust erlitten hätten, müssten wir dafür denn nicht bürgen? So, und das ist der entscheidende Satz, denn hätten sie einen Verlust erlitten, hätten sie dafür bürgen müssen. Und wenn jemand für den Verlust bürgt, dann ist es nichts anderes als gerecht, dass ihm auch der Gewinn zusteht. Und das eine hängt mit dem anderen zusammen. So, und da jetzt Ubaidullah zu seinem Vater gesagt hat, du bist mit der Sache ja nicht einverstanden. Aber hätten wir einen Verlust gemacht, dann hättest du wohl uns dafür zur Verantwortung gezogen, sagt er ja. So, und hier sehen wir, dass das eigentlich keine normale Form von Mudaraba gewesen ist. Denn wenn das eine Form von Mudaraba gewesen wäre, dann hätte, dann würde der Verlust lasten auf wem? Auf dem Mudarib. Vielleicht in diesem Fall Abu Musa, ja, weil er ihnen ja das Kapital gegeben hat. Aber Umar ging es nicht darum. Umar ging es darum, wieso hat man euch überhaupt das gegeben? Wenn es hat man es euch nur gegeben, weil ihr die Kinder des Kalifen seid, Kinder des Führers des Gläubigen seid. Und das war sein Problem. Deswegen hat er gesagt, händigt das Kapital aus und auch den Gewinn, den ihr gemacht habt. Ubaidullah sagte zu ihm, hättest du uns nicht zur Verantwortung gezogen, wir Verlust gemacht? Er sagte ja. Und gemeint ist nicht ja, weil es eine Mudaraba ist, weil das würde ja nicht passen. Weil für das Kapital bürgt nicht der Mudarab, sondern der Mudarib. Sondern es geht im Umar darum, dass sie überhaupt das Geld bekommen haben. Auf jeden Fall, Ubaidullah sagte, Taib, wenn du uns schon zur Verantwortung ziehen möchtest für das Kapital, was eigentlich nicht normal ist, dann steht uns diesmal der Gewinn aber zu. Denn hätten wir Verlust gemacht, hättest du es von uns verlangt. Dann gib uns den Gewinn. Und beide bestanden auf ihrer Sichtweise. Und dann hat man Umar radiallahu anh vorgeschlagen, mach doch daraus einen Qirat-Vertrag. Also mach doch daraus eine Mudaraba. Und dann willigte er ein und dann war die Sache praktisch erledigt. Und diese Begebenheit weist natürlich darauf hin, dass der Qirat gesetzlich ist. Sonst hätte man Umar nicht darauf hingewiesen. Umar ist ein Khalifa Rashid, ein besonderer Khalifa, der zu denen gehört, über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, haltet euch an meine Sunna, an die Sunna der rechtgeleiteten besonnenen Kalifen nach mir. Und Umar gehört zu ihnen, deswegen ist hiermit die Gesetzlichkeit bewiesen. Und wir kennen auch, wie gesagt, in der Begebenheit keinen Sahabi, der ihm widersprochen hätte. Tayyib, die Säulen der Mudaraba sind, denke ich, auch offensichtlich. Man hat wieder einen Mudarib und einen Mudarab, das sind die Vertragspartner. Dann hat man das Geld. Und dann hat man den Vertrag, der aus Ijab und Kabul besteht. Wie bei jedem Vertrag kann es auch zu sogenannten Vertragsbedingungen kommen. Und diese Bedingungen sind entweder Bedingungen, die für die Gültigkeit des Vertrages an sich Voraussetzungen sind, aber es kann Bedingungen geben, die einer der beiden Vertragspartner stellt. Uns geht es jetzt hier um die Bedingungen für die Gültigkeit der Mudaraba. Die Vertragspartner müssen alle geschäftsfähig sein. Auf Deutsch geschäftsfähig, auf Arabisch bedeutet Jaiz at-Tasarruf. Daraus folgt zum Beispiel, dass ein Kleinkind einen solchen Vertrag nicht eingehen darf. Dann, wie wir auch schon bei der Einan-Scharika gesagt haben, muss das eingesetzte Geld, das eingesetzte muss Geld sein. Das heißt, es geht um das übliche Zahlungsmittel, bei uns in Deutschland den Euro, aber auch Gold und Silber waren schon immer Zahlungsmittel, die erlaubt waren. Man darf also nicht sagen, ich bringe mein Grundstück oder mein Auto oder mein Haus in die Mudaraba rein. Und der Grund ist ja offensichtlich, wie wir auch schon bei der Einan-Scharika erwähnt haben, dass das Grundstück an Gewinn, also versus an Wert stark gewinnen und verlieren kann. Und das ist der Fall bei allen Waren. Mehr oder weniger natürlich, je nachdem, welche Ware man hat. Aber entscheidend ist, dass diese Schwankungen bei den Zahlungsmitteln nicht so erheblich sind. Und Zahlungsmittel haben eben die Besonderheit, dass sie von allen Leuten als Gegenwert für Waren akzeptiert werden. Und deswegen, wie gesagt, muss bei solchen Angelegenheiten das Kapital Thaman sein. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Und das ist auch die Ansicht der allermeisten Gelehrten, rahimahumullah ta'ala. Der Wortlaut beim Vertrag ist zum Beispiel, nimm dieses Geld als Mudaraba. Dann ist es eindeutig. Oder nimm dieses Geld, treibe damit Handel und wir teilen uns den Gewinn zu 50%. Das alles sind Aussagen, die klar darauf hinweisen, dass es sich um eine Mudaraba handelt. Wie ist es im Fall der Mudaraba, wenn es zu einem Verlust kommt? Grundsätzlich ist natürlich auch wichtig, die Schuldfrage zu klären. Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass der Mudarab ein Amin ist. Das heißt, eine vertrauenswürdige Person ist. Und deswegen bürgt der Mudarab nicht für den Verlust. sondern den Verlust trägt allein der Mudarib. Und dieser Verlust beträgt oder trägt der Mudarib im Rahmen des Kapitals, das er eingebracht hat. Das ist grundsätzlich der Fall. Denn der Mudarib gibt sein Geld, das heißt, er riskiert dieses Kapital, das er hergegeben hat, kein anderes, kein zusätzliches. Es sei denn, sie einigen sich darauf, Schulden aufzunehmen oder etwas, aber das wäre eine andere Angelegenheit. Dann kommen wir, es ist eine andere Form der Schädiger. Und der Mudarab riskiert, dass er arbeitet und leistet und am Ende keinen Gewinn erhält. Sollte allerdings der Mudarab natürlich fahrlässig handeln und Verluste deswegen machen, er bürgt er. Das ist eine, dann ist er, bürgt er und ist Damin. In diesem Zusammenhang ist natürlich auch nennenswert, dass wenn der Mudarib sein Vermögen investiert in den Mudarab oder in den Handel, dann geht der Mudarab davon aus, dass der Mudarab sich auskennt, beziehungsweise dass der Mudarab die Leistung vollbringt, dass er die Geschäfte betreibt. Und deswegen darf der Mudarib grundsätzlich dem Mudarab keine einschränkenden Vorschriften machen. Sie einigen sich im Voraus auf den Handel und was gemacht werden darf und was nicht gemacht werden darf. Aber danach, wenn es um Detailfragen geht, darf der Mudarib sich nicht einmischen. Denn genauso wie der Mudarab oder genauso wie der Mudarib sich die Angst hat, dass er Verluste macht, genauso auch der Mudarab. Er hat ihn ja gewählt, weil er sich auskennt in diesem Geschäft. Und deswegen, wenn man jetzt ihm einredet oder reinredet in sein Geschäft, in sein Business, könnte es sein, dass er deswegen Verluste macht. Und die grundsätzliche Idee ist ja, dass der Mudarib Geld hat und der andere das Know-how hat. Und deswegen darf er ihm da nicht reinreden in sein alltägliches Geschäft. In der heutigen Zeit gibt es Verträge, die im Namen des Islam geschlossen werden und die auch Mudaraba bezeichnet, als Mudaraba-Verträge bezeichnet werden, um sozusagen den Vertrag einen islamischen Touch zu geben, sage ich mal. Und diese modernen vermeintlichen Mudaraba-Verträge. Das bekannteste davon ist, ich mache es an einem Beispiel fest: Jemand möchte ein Hotel bauen und leiht sich dann von einer Bank 20 Millionen Euro. Und sie sagen, wir machen keinen Zinsvertrag, weil Zinsverträge sind haram. Deswegen machen wir das als Form der Mudaraba. Das heißt, die Bank sieht sich wie einen Mudarib. Und den Arbeiter betrachtet sie als Mudarab und sie einigen sich auf zum Beispiel, dass er nach 10 Jahren erst, dass der Mudarib die ersten 10 Jahre das Geld für sich bekommt und nach 10 Jahren, das heißt die Bank, ja, und nach 10 Jahren darf dann der Mudarab sozusagen die Gewinne für sich bekommen, weil nach 10 Jahren ihm praktisch das Hotel dann gehört. Das ist nichts anderes als ein verzinster Qard. Das ist nichts anderes als ein verzinstes Darlehen. Und das, was ausgemacht worden ist, ist keine Mudaraba. Und die Unterschiede sind unter anderem die folgenden. Erstens, bei der Mudaraba hat der Mudarib nicht das Recht, dem Mudarab, vorzuschreiben, worin er genau investieren soll. Und das wird hier ganz klar vereinbart. Zweitens, der Mudarab bürgt in diesem Beispiel für das Geld, das er von der Bank bekommt. Und wir kennen ja, das wissen ja, dass der Mudaraba, derjenige, der bürgt, ist der Mudarib mit seinem Startkapital und nicht der Mudarab. Und in diesem Fall jetzt bei diesem Beispiel mit dem Hotel, birgt der Mudarab mit 20 Millionen Euro. Und im Islam bei der Mudaraba birgt der Mudaraba aber nur, wenn er fahrlässig gehandelt hat. Und wenn jemand aber bürgt für das Geld, egal ob er fahrlässig handelt oder nicht, dann ist es eindeutig ein Qard gewesen. Das ist eindeutig ein Darlehen gewesen, auch wenn man das als Mudaraba bezeichnet. Aber die Wirklichkeit der Dinge ist ja das, was entscheidend ist. Und nicht die Namen, die wir diesen Sachen geben. Insofern ist dieser Vertrag, diese Art Mudaraba, nichts anderes als, also das, was manche Banken machen, nichts anderes als ein Zinsdarlehen, das man versucht zu islamisieren, indem man ihm einen schönen Namen gibt. Deswegen ist ganz wichtig, dass man das Prinzip lernt der Mudaraba. Der eine gibt Geld, dieses Kapital, er bürgt auch dafür, und der andere arbeitet und bürgt nicht für das Geld, sondern bürgt nur für seine Leistung. Und Gewinne gibt es erst, wenn das Kapital oder wenn das eingespielt oder Gewinne gibt es erst, wenn man das Kapital zurückbezahlt hat, dann verteilt man den Gewinn. Das ist die grundsätzliche Art, quasi man damit umgeht. Und wenn man sagt, die ersten 10 Jahre bekommt der Mudarib schon sein Geld, dann hat das mit Mudaraba nichts mehr zu tun, weil es eine Form von Ungerechtigkeit ist. Nun kommen wir zu einer wichtigen Frage, und zwar vom Fiqh her: Ist die Mudaraba grundsätzlich erlaubt oder eine Rukhsa? Manche Ulama, rahimahullah ta'ala, betrachten die Mudaraba als eine eigenständige Form der Sharika. Das heißt, sie sagen, die Mudaraba ist keine Ausnahmeregelung, keine Rukhsa, sondern es ist eine Sharika, die grundsätzlich erlaubt ist aufgrund der Texte. Und sie betrachten es als eine Form der Sharika, also Teilhaberei, weil sie sagen, der Mudarib und der Mudarab, die teilen sich den Gewinn. Sie haben diesen Aspekt dieses Vertrages angeschaut und gesagt, dass deswegen ist es eine Sharika. Wenn zwei Leute sagen, einer gibt Geld, der andere arbeitet, aber man teilt sich den Gewinn, dann ist es für uns eine Form von Sharika. Andere Ulama, rahimahumullah ta'ala, sehen die Mudaraba anders. Sie sehen die Mudaraba als eine Form von Ijara. Ijara bedeutet, dass einer Geld, Entschuldigung, dass einer arbeitet, also in diesem Fall, dass der eine arbeitet und der andere ihn für pro Stunde zum Beispiel 20 Euro gibt. Pro Stunde 15 Euro, pro Stunde 10 Euro bezahlt. Wir sehen hier, dass der Betrag klar ist. Pro Stunde 15 Euro. Was ist aber bei der Mudaraba der Fall? Der Mudarab arbeitet, aber nicht für 10 Euro die Stunde, sondern für einen unbekannten Betrag. Es kann sein, dass er am Ende für 20 Euro bezahlt hat. Es kann aber auch sein, dass er am Ende für 50 Euro bezahlt hat, wenn der Sharika mehr Gewinn gemacht hat. Und es kann auch sein, dass er am Ende für nichts gearbeitet hat, wenn die Sharika nämlich Verlust gemacht hat. Insofern sagen sie, bei der Mudaraba haben wir eine Art Ijara mit unbekanntem Lohn. Und so etwas ist nicht erlaubt grundsätzlich. Da aber die Sharika, die Mudaraba-Sharika, aufgrund der Textbeweise erlaubt ist, sagen sie, haben wir hier eine Ausnahmeregelung. Und das ist es, was man als Rukhsa bezeichnet. Das bezeichnet man als Rukhsa. Und der Unterschied ist, also nach der ersten Ansicht ist die Mudaraba grundsätzlich erlaubt, und nach der zweiten Ansicht ist die Mudaraba eine Ausnahmeregelung. Das ist wichtig für den Qiyas. Das ist wichtig für den Qiyas, denn wenn wir mit Qiyas arbeiten, dürfen wir uns nicht auf Ausnahmeregelungen berufen. Ich kann nicht einen Fall, der neu ist, beziehen auf eine Ausnahmeregelung, sondern ich darf mich beim Qiyas nur auf Dinge beziehen, die grundsätzlich erlaubt sind. Und machen wir ein Beispiel. Jetzt kommt das Beispiel der Kombination einer Mudaraba mit einer Ijara. Wenn jemand sagt, ich kombiniere beides zusammen, dann fragen wir ihn, folgst du der ersten Ansicht, dass diese Mudaraba eine grundsätzlich erlaubt ist, oder folgst du der zweiten Ansicht, dass die Mudaraba eine Ausnahmeregelung darstellt? Nach der ersten Ansicht ist praktisch diese Kombination unproblematisch und nach der zweiten ist sie problematisch. Machen wir ein Beispiel darunter. Jemand möchte als Fahrer arbeiten und dadurch eine Mudaraba eingehen, indem er von einem macht praktisch ein Taxiunternehmen und braucht jetzt Geld, um ein Auto zu kaufen, nimmt sich von einem Mudarab Geld und normalerweise, wenn es nur eine Mudaraba wäre, ist das Startkapital zum Beispiel 10.000 Euro oder 20.000 Euro, was auch immer. Und dann beginnt er mit seinen Taxifahrten und sie teilen sich den Gewinn auf, wie sie das ausgemacht haben. Aber jetzt in diesem Fall, das kommt nicht nur eine Mudaraba vor, sondern auch eine Ijara, weil der Mudarib sagt, ich gebe dir ein Grundgehalt oder du darfst ja in unserem Geschäft ein Grundgehalt nehmen, zum Beispiel im Monat 2.000 Euro und ich beteilige dich zusätzlich prozentual an der Mudaraba. Insofern haben wir hier eine Kombination, ich wollte es am Gewinn. Das heißt, insofern haben wir hier eine Ijara kombiniert mit einer Mudaraba. Und wenn die Mudaraba an sich eine Rukhsa darstellt, ist dieser Qiyas ungültig oder ist diese Kombination nicht erlaubt. Denn eine Regel lautet, auf allem, was nicht gemäß den Grundregeln ist, darf kein Qiyas aufgebaut werden. Auf Arabisch, مَا خَرَجَ عَنْ سَنَا الْقِيَاسِ فَغَيْرُهُ عَلَيْهِ لَا يُقَاسِ. Und eine weitere Begründung lautet, dass wenn man zwei Summen miteinander addiert, wobei die eine bekannt ist und die andere unbekannt ist, wird die Summe insgesamt wieder unbekannt. Die bekannte Summe ist die für die Ijara, für die Lohnarbeit. Die unbekannte ist die für die Mudaraba. Insofern kann es sein, dass der Arbeiter mit einem bestimmten Betrag monatlich rechnet und am Ende fällt er viel geringer aus. Er gibt sich zwar zufrieden am Anfang mit der Ijara als Grundgehalt, aber weil er damit gerechnet hat, dass durch die Mudaraba aber noch viel mehr reinkommt, was nicht passiert ist, und dann führt das zur Unzufriedenheit. Die Lösung wäre in so einem Fall für so ein Taxiunternehmen, dass man daraus eine Ijara macht. Ich gebe dir pro Tag so und so viel Euro, egal ob du Gewinn oder Verlust machst als Taxifahrer, den Rest bekomme ich, egal ob es Verlust ist oder Gewinn. Und die zweite Möglichkeit ist, dass der Fahrer sich das Auto leiht. Das ist auch eine Form der Ijara. Und dann zahlt der Fahrer eben an den Autoeigentümer einen bestimmten täglich festgesetzten Betrag. Und dann steht wiederum dem Fahrer aller Gewinn und Verlust zu. Wie sieht es aus mit der Verbindlichkeit des Mudaraba-Vertrages? Genauso wie die Inan-Sharika ist der Vertrag bei der Mudaraba unverbindlich. Das heißt, er ist für beide Vertragspartner unverbindlich. Der ist also kein Lazim-Vertrag, sondern es ist ein Jaiz-Vertrag für beide Vertragspartner. Das heißt, jeder hat jederzeit das Recht, vom Vertrag auszusteigen, ohne dass der andere damit einverstanden ist. Der Mudarib kann jederzeit sagen, verkauf alle Waren und gib mir mein Kapital und den mir zustehenden Gewinn zurück. Auch der Mudarab kann jederzeit sagen, ich möchte aussteigen und meinen Gewinn haben. Selbst wenn Sie eine bestimmte Vertragslaufzeit vereinbart haben, ist diese ungültig, weil, wie wir gesagt haben, der Vertrag gemäß Ijma nicht lazim ist. Das heißt, sollten Sie eine Vertragslaufzeit ausgemacht haben, ist diese Vertragsbedingung ungültig. Der Vertrag an sich bleibt allerdings gültig. Was die Gewinnverteilung angeht, so wird die Gewinnverteilung so gemacht, wie es zu Beginn ausgemacht worden ist. Und zwar, zum Beispiel jeder bekommt die Hälfte oder der eine bekommt ein Viertel, der andere bekommt drei Viertel. Manchmal sagen die Leute auch Dinge, die auf Verteilung hinweisen. Einer sagt, wir teilen uns den Gewinn. Manche Gelehrte sagen, grundsätzlich, wenn man vom Teilen spricht, reden wir von 50% jeweils. Aber da sieht man schon, das ist schon ein bisschen problematisch. Und weil die Menschen das unterschiedlich verstehen kann. Ja? Oder wenn der Mudarib sagt, ich bekomme die Hälfte vom Gewinn. Dann ist die Frage, was ist mit der anderen Hälfte? Versteht man darunter automatisch, dass der Mudarab die andere Hälfte bekommt? Oder kann es ja auch zu Missverständnissen kommen, weil man sagt, die andere Hälfte, du bekommst davon ein Viertel. Und das andere Viertel wird reinvestiert in das Unternehmen und so weiter. Also wichtig ist hier, dass man Vertragsklarheit hat. Und am besten ist es immer solchen Sachen, indem man vorgefertigte Verträge benutzt und nur das ändert, was wirklich geändert werden muss. Weil die Leute, die mit solchen Sachen, die Juristen, die mit solchen Sachen Erfahrung haben, wissen, wo die Schwierigkeiten sind. Und aufgrund ihrer Erfahrungswerte schreiben sie das nieder, was normalerweise der Fall ist. Ja. Tayyib, wir haben jetzt von Bedingungen gesprochen, die zur Gültigkeit, die Voraussetzung für die Gültigkeit ist. Nun geht es um Vertragsbedingungen durch einen von beiden Vertragspartnern. Das sind alles Bedingungen, die im Sinne der Mudaraba sind. Das sind erlaubte Bedingungen. Alle Bedingungen, die im Sinne der Mudarab sind, erlaubte Vertragsbedingungen. Wie zum Beispiel, der Mudarab sagt zum Mudarab, ich will, dass du nur bar verkaufst. Sowas kann für den Handel vorteilhaft sein, dass man nicht auf Rechnung kauft. Aber das ist, wie gesagt, muss man vereinbaren. Oder verkaufen nur im Land so und so, weil er weiß, dass diese Waren sich in einem Land besser vertreiben lassen als in einem anderen. Oder mit dem so und so darfst du keine Geschäfte machen, weil er von ihm zum Beispiel weiß, dass er unglaubwürdig ist. Das sind wahrscheinlich alles Bedingungen seitens des Mudarib. Der Mudarab kann natürlich auch Bedingungen stellen, indem er sagt, ich will das Recht haben, ein Pfand vergeben zu dürfen, weil er eben sieht, dass er dadurch seine Geschäfte besser betreiben kann. All diese Sachen, wenn sie im Sinne des Geschäftes sind, im Vertrag verankert sind, sind automatisch dadurch verbindlich. Wenn es gesetzliche Bedingungen gibt, dann gibt es natürlich auch ungesetzliche Bedingungen. Und das sind alles Bedingungen, die einem von beiden Vertragspartnern schaden oder der Mudaraba an sich widersprechen. Schauen wir uns dazu ein paar Beispiele an, um einfach nur diese Regel zu verstehen. Der Mudarib sagt zum Beispiel, handle mit meinem Geld, aber ohne dass du davon etwas bekommst. Das steht im Widerspruch zur Idee der Mudaraba. Also kann das nicht gültig sein. Oder handle mit meinem Geld, aber du übernimmst auch die Verantwortung dafür ganz allein. Das heißt, wenn es Verlust kommt, gibt, übernimmt der Mudarab. Wenn es Gewinn gibt, dann wird er geteilt. Das ist natürlich auch eine Ungerechtigkeit, die dem Sinn der Mudarab widerspricht. Und deswegen haben manche Gelehrte, rahimahullah ta'ala, gesagt, dass der Vertrag dadurch ungültig wird. Dann gibt es wiederum Bedingungen, die den Vertrag nicht unbedingt ungültig machen müssen. Vielleicht nur der Vertrag an sich nur die Bedingung an sich ungültig wird, der Vertrag bleibt. Zum Beispiel, man sagt, man redet dem heißt es, Mudarab, ins Spiel und schränkt ihn unnötig ein. Ja, man sagt ihm, ich möchte, dass du nur von der Person so und so kaufst und von keinem anderen. Oder ich will, dass du bei dieser Ware so und so nur von der Marke so und so kaufst. Das kann eine Form der Einschränkung sein, kann aber auch sein, dass das im Sinne der Mudarab ist. Müsste man differenziert betrachten. Aber gemeint ist hier, dass man den Mudarab einschränkt, wodurch es zu einem Nachteil kommt für ihn. Weil er will hier arbeiten und verdienen. Und wenn du ihn einschränkst, dann ist es nicht im Sinne der Mudaraba. Hier sehen wir, dass manchmal Bedingungen ungültig sind, der Vertrag bleibt. Manchmal Bedingungen ungültig sind, der Vertrag aber aufgelöst wird. Das ist an sich eine umstrittene Angelegenheit unter den Gelehrten. In Verträgen in Deutschland geht man dieser Problematik oft aus dem Weg, indem man die sogenannte salvatorische Klausel hinzufügt, die dann ungefähr besagt, sollte irgendein Teil des Vertrages ungültig sein, bleibt alles andere trotzdem weiterhin gültig. Dadurch geht man diese Problematik aus dem Weg. Und ansonsten kann es natürlich sein, dass diese Sachen im jeweiligen Land gesetzlich geregelt sind, welche Bedingungen zur Ungültigkeit des Vertrags führen, welche eben nicht. Das ist wichtig, denn sollte es mal zu einer Vertragsauflösung kommen, im Streitfall vor Gericht, dann darf der Mudarab nicht leer ausgehen. Wenn der Vertrag, zum Beispiel stellt euch vor, bei einer Mudaraba-Sharika hat man jahrelang gearbeitet und nach ein paar Jahren wird dieser Vertrag als ungültig eingestuft. Dann ist die Frage, in diesem Fall lastet zum Beispiel die Schuld auf dem Mudarib, weil er unnötige Bedingungen gestellt hat, die zu Vertragsungültigkeit geführt haben. Dann heißt es ja nicht, dass der Mudarab leer ausgeht, sondern dann würde der Richter einen Experten fragen, wie viel würde einem Lohnarbeiter, einem Ajir, in diesem Fall zustehen, wenn er für dieselbe Arbeit, wenn er dieselbe Arbeit geleistet hätte. Stellt euch vor, ein Taxiunternehmen in Form der Mudaraba. Eine gibt Geld, der andere kauft durch ein Auto und fährt durch Taxi die Leute. Und das wird aufgelöst. Der Vertrag wird aufgelöst und als ungültig bezeichnet. Aufgrund zum Beispiel, dass man gesagt hat, den Verlust trägt der Mudarab alleine und nur wenn es Gewinn ist, wird er geteilt, zum Beispiel. Dann würde der Richter fragen, wie viel Geld bekommt ein Lohnarbeiter normalerweise in so einem Fall? Und dann wird entschieden, dass der Fahrer in diesem Fall entlohnt wird für seine Leistung dafür und der Rest bekommt dann der ehemalige Mudarib. Und das ist eine Form der Gerechtigkeit der islamischen Scharia. Denn die Leistung des Arbeiters darf ja nicht einfach vernachlässigt werden. Sollte es zur Uneinigkeit zwischen dem Mudarib und dem Mudarab kommen, gilt grundsätzlich die Aussage des Mudarab, weil er ist ein Amin. Der Mudarab hätte nicht von vornherein mit dem Mudarab gearbeitet, wenn er nicht wüsste, dass der Mudarab vertrauenswürdig ist. Und das ist Ausgangslage. Und deswegen, sollte es zu einem Konflikt kommen, gilt grundsätzlich die Aussage des Mudarab. Und der Mudarib hat seine Behauptungen zu beweisen. Kann er das nicht, hat er das Recht vom Mudarab zu verlangen, zu schwören. Das gilt natürlich auch für die Themen der Musaqa und Musara. Ja, das ist ein typisches Beispiel, könnte sein, man einigt sich auf eine Gewinnverteilung und Verlustverteilung von 1 zu 4 oder Gewinnverteilung von 1 zu 4. Und deswegen, ich sage deswegen eher halt Gewinnverteilung, weil das Kapital oder bei Verlust birgt sowieso der Mudarib mit seinem Kapital. Und der andere birgt zwar mit seiner Leistung, aber es ist ja kein Geld, das er jetzt verloren hat. Sie sagen, wir verteilen den Gewinn 1 zu 4, nachher ist nicht aber nicht klar, wer bekommt denn das eine und wer bekommt denn das Vierfache. Das wäre eine Form der Uneinigkeit. Und grundsätzlich hat dann der Mudarab recht, der natürlich sagen wird, Vierfache gehört mir, das Einfache gehört dir. Und solange man das nicht beweisen kann, ist diese Aussage gültig. Und der Mudarab kann aber dann sagen, okay, ich möchte, dass er schwört bei Allah, also Azza wa Jal, oder bei einer seiner Eigenschaften, dass diese Verteilung wirklich so ausgemacht war. Schwört er nicht, gilt die Aussage des Mudarib. Schwört er doch, gilt seine Aussage und der Fall ist vor Gericht erledigt. Um solche Sachen aus dem Blick zu gehen, ist es immer wichtig, dass man solche Verträge schriftlich festhält. Ein tägliches Problem oder ein praktisches Problem ist oft die Frage, darf ein Mudarab für mehr als ein Mudarab arbeiten? Normalerweise gilt, ein Mudarab darf nur für einen Mudarab arbeiten. Denn man kann davon ausgehen, dass sollte er seine Zeit für mehr als einen Mudarab investieren, dann, dass einer von ihnen zu kurz kommt. Und der Mudarib wird ja sagen, hätte er für mich mehr gearbeitet, dann hätte er auch mehr Gewinn eingebracht. Und eine Regel lautet, Ad-Dararu yuzal, Schaden muss beseitigt werden. Und deswegen hat der Mudarab nicht das Recht, noch mehrere Mudaraba-Verträge einzugehen, solange dieser Mudarib nicht damit einverstanden ist und der zweite Mudarib auch davon Kenntnis hat. Wichtig ist hier die Sache mit dem Schaden, aber wie gesagt haben Ad-Dararu yuzal, Schaden muss beseitigt werden. Das heißt, wenn man ausgemacht hat, der eine Mudaraba dauert 2 Stunden pro Tag und dann ist er frei, dann kann er natürlich nach den 2 Stunden einen anderen Mudaraba annehmen, das ist ja kein Problem. Ja. Aber sowas muss man eben wissen, weil es gibt Arbeiten, wo dann der Mudarib sagen würde, das stimmt zwar schon, dass er vor meiner Zeit mit einem anderen Mudarib 2 Stunden arbeitet, aber er ist danach so erschöpft, dass er keine Zeit mehr hat. Oder es kommt zu Interessenskonflikten. Das kann auch passieren, dass er sagt, er arbeitet für die Konkurrenz und 2 Stunden später arbeitet er für mich. Das kann es ja auch nicht sein. Insofern ist es wichtig, dass hier kein Schaden entsteht. Und deswegen muss man, und es wird auch in Verträgen praktisch so gemacht, auch hier in Deutschland, dass ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass man keine andere Arbeit annehmen darf, außer mit Erlaubnis des jeweiligen Arbeitgebers. Sollte ein Mudarab das trotzdem machen, gelten alle Gewinne, die er aus der zweiten Mudarabe erzielt, gehören dem ersten Mudarib. Denn er hätte ja die Zeit für seinen ersten Mudarib investieren können. Und deswegen steht ihm das alles zu. Die Gewinnverteilung, praktisch gesehen, kann natürlich stattfinden, noch bevor alle Rechnungen beglichen sind. Praktisch aber ist es besser und sicherer, dass man zuerst einmal alle Rechnungen begleicht, dann schaut, was übrig bleibt und danach diesen Gewinn verteilt, wie ausgemacht worden ist. Manche Gelehrte erlauben natürlich auch schon vorher, aber natürlich kommt es mathematisch aufs Gleiche, aber es geht einfach darum, dass man beim Begleichen der Rechnungen vielleicht darauf kommt, dass bestimmte Dinge noch bezahlt werden müssen. Darauf wäre man nicht gekommen, wenn man sich nicht mit der Begleichung der Rechnung beschäftigt hätte. Ja. Es war vielleicht eine Banalität, aber in der Praxis, wenn man versucht, alle Rechnungen zu begleichen und sich darauf konzentriert, übersieht man bestimmte Rechnungen nicht Und deswegen muss bestimmte Rechnungen nicht, und deswegen die Wahrscheinlichkeit, dass nachher die Gewinnverteilung auch richtig funktioniert, weil man hier nicht etwas verteilt, was einem gar nicht zusteht, ist einfach größer. Deswegen besser und sicherer ist, dass man erstmal alle Rechnungen begleicht, sofern das möglich ist, und danach nur den Gewinn verteilt. Jetzt kann es wie bei jedem Unternehmen auch zu Verlustgeschäften kommen. Diese Verlustgeschäfte sind wichtig, weil den Verlust trägt ja der Mudarib mit seinem Kapital. Deswegen ist hier die Befürchtung, dass der Mudarab im Fall eines Verlustes kein großes Interesse daran hat, weiterzuarbeiten. Deswegen wird dieser Fall besonders betrachtet. Schauen wir uns mal an. Es gibt verschiedene Gründe oder Arten, meine ich, von Verlustgeschäften. Ein Fall wäre, dass gleich nach Kauf der Ware die Preise fallen. Was geschieht, wenn die Preise drastisch fallen? Der Mudarab hat natürlich keine Lust mehr weiterzuarbeiten, was für ihn absolut uninteressant ist, dieses Geschäft weiterzuführen, weil er weiß sowieso, er wird da nichts davon rausbekommen. Der Mudarib will aber die Ware verkaufen. Und das ist eigentlich die Aufgabe des Mudarab. Ja, das ist jetzt ein Problem, ein Fall. Zweites Problemfall ist, man beginnt zu arbeiten und danach kommt es zu Verlusten. Ja, also entweder am Anfang oder eben später. Wie dem auch sei, in beiden Fällen, wenn es zu Verlust kommt und die Waren einem zur Verfügung stehen, muss der Mudarab die Ware auf Anordnung des Mudarib verkaufen. Das heißt, hier kommt es jetzt zu einem Konfliktfall. Ja? Der Mudarab hat kein Interesse weiterzumachen. Der Mudarib will aber seine Ware verkaufen. Und der Vertrag ist ja unverbindlich. Aber in diesem Fall ist es die Pflicht des Mudarab, das Geschäft weiterzuführen und die Ware im Sinne des Mudarib zu verkaufen. Tut er dies nicht, zwingt ein Richter ihn dazu. Weigert er sich immer noch, beauftragt der Richter einen Lohnarbeiter, einen Ajir, und die Kosten dafür trägt der Mudarab. All dies hier, weil sonst hätten wir einen Konflikt zwischen der Unverbindlichkeit der Verträge, und gleichzeitig der Interessen des Mudarib. Deswegen, wenn es zu so einem Verlustgeschäft kommt und der Mudarib will, dass die Ware verkauft wird, damit sein Verlust nicht zu groß ist, dann ist es die Aufgabe des Mudarab, und er kann nicht sich rausreden in diesem Fall und sagen, der Vertrag ist unverbindlich, ich steige in diesem Fall aus. Deswegen, das Aussteigen aus dem Vertrag darf nicht in diesem Fall geschehen, weil dadurch käme es zu einem Verlust für den Mudarib. Na. Ebenso, was auch nicht funktioniert bei Verlustgeschäften, ist, dass man die Waren voneinander unterscheidet. Das heißt zum Beispiel, der Mudarib investiert 1 Million Euro in den Mudarab, und der Mudarab soll jetzt verschiedene Waren kaufen. Er kauft Häuser ein, um sie zu verkaufen, und er kauft auch Autos ein, um sie zu verkaufen. Bei der einen Ware macht er Gewinn, bei der anderen macht er Verlust. Grundsätzlich werden natürlich beide Sachen miteinander verrechnet. Und der Mudarab kann ich sagen, guck mal, ich habe so viel Gewinn gemacht bei den Autos, ich möchte dafür den Gewinn bekommen. Ich habe zwar bei den Häusern Verlust gemacht, aber ich möchte das eine nicht mit dem anderen verrechnen. Das geht nicht. Solange es sich um einen einzigen Mudaraba-Vertrag handelt, geht das nicht. Sollte es sich um zwei verschiedene Mudaraba-Verträge handeln, das heißt, wir haben zwei verschiedene Verträge aufgesetzt mit zwei verschiedenen Startkapitalen, die unterschiedlich definiert sind. Der eine 800.000 Euro, was die Häuser angeht, der andere 200.000 Euro für die Autos. Zwischen die Verträge, da kann man natürlich auch dann dürfen die Gewinne und Verluste nicht miteinander verrechnet werden. Aber solange wir einen einzigen Vertrag haben, müssen die Waren miteinander, müssen die Gewinne und Verluste miteinander verrechnet werden. Beispiel: Der eine fängt an, man beginnt einen Modalauftrag mit 1 Million Euro, und nach einer Woche sagt man ihm: Hier, nimm eine zweite, und statt mit Häusern handelst du jetzt mit Grundstücken. Ja, in diesem Fall ist es eindeutig ein zweiter Modalauftrag, der unabhängig ist. Die beiden sind unabhängig voneinander. Das ist die Form der Mudaraba. Noch eine Information nebenbei: Wenn man die Waren verkauft, um den Gewinn nachher zu verteilen, das nennt man auf Arabisch Tanrid. Denn erst wenn der Mudarib sein gesamtes ursprüngliches Kapital ausgehändigt hat und die Rechnungen alle beglichen sind, danach verteilt man den Gewinn. Beispiel: Jemand, ein Mudarib, gibt 100.000 Euro, das ist das Startkapital. Jetzt arbeitet der andere mit 100.000 Euro. Jetzt wollen sie die Scherika auflösen, den Gewinn verteilen. Jetzt werden alle Rechnungen mit dem Geld, was da ist, bezahlt. Die gesamten Waren, die eingekauft worden sind, werden verkauft. Jetzt bleibt ein Betrag übrig. Ist dieser 100.000 Euro oder weniger, bekommt alles der Mudarib. Ist dieser mehr als 100.000 Euro, bekommt der Mudarib die 100.000 Euro, und der Mudarab also ist der Betrag mehr als 100.000 Euro, bekommt der Mudarib die 100.000 Euro, und der Rest wird verteilt, je nachdem, wie sie das prozentual miteinander ausgemacht haben. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Kommen wir nun zur dritten Form der Sharika, die Wujuh-Sharika. Wujuh kommt von Wajah, und Wajah heißt Ansehen, Gesicht, Antlitz. Manche Menschen besitzen aufgrund ihrer Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit, einfach Ansehen, Vertrauen unter den Menschen. Und deswegen wird der Wujuh-Sharika, damit ist gemeint, dass sich Menschen zusammenschließen zu arbeiten, wobei diese einzelnen Personen oder eine davon sich Geld ausleiht, auf, wie heißt es, und dieses ausgeliehene Geld entweder birgt, ja, dieses ausgeliehene Geld leitet aus für diese Scheriker, leitet aus für die Scheriker, oder eine zweite Person leiht dann ebenfalls aus, eine 50.000, andere 100.000, und alle für die gleiche Scheriker, alle für die gleiche Wujuh-Scheriker. Machen wir ein Beispiel: A und B leihen sich jeweils 100.000 Euro aus, um damit gemeinsam zu arbeiten. In diesem Fall birgt natürlich jeder, also beide leihen insgesamt 100.000 aus, dafür birgt natürlich jeder 50.000 Euro. Das heißt, sie bürgen für die Hälfte, das heißt, sie teilen sich auch den Gewinn. Anderes Beispiel: leiht sich 75.000 Euro, B leiht sich 25.000 Euro, also nur ein Drittel davon, also wird auch der Gewinn 1 zu 3 oder 3 zu 1 verteilt. Auf Arabisch nennt man Zahlungsverpflichtung Dhimma, Plural davon ist Dhimam, und deswegen wird diese Wujuh-Sharika auch als Dhimam-Sharika bezeichnet, nur als Information nebenbei, genauso also wie es bei der Mudaraba der Begriff Qirat auch verwendet wird. So wird bei der Wujuh auch der Begriff Dhimam verwendet, und es handelt sich um genau das Gleiche. Die Wujuh-Sharika, darüber gibt es Meinungsverschiedenheiten unter den Ulama, rahimahumullah ta'ala. Manche davon betrachten sie als gesetzlich, manche eher nicht. Und diejenigen, die sie als gesetzlich betrachten, berufen sich auf die allgemeinen Beweise der Sharika und ebenso auf die Logik. Sie sagen, wenn die Rinan-Sharika schon erlaubt ist, bei der man sein Startkapital selbst auftreiben muss, dann erst recht natürlich, wenn es einem zur Verfügung gestellt wird. Sie sagen, wo ist der Unterschied, wenn ich mir das vorher leihe und dann arbeite, oder ob ich es direkt oder ob ich es aus meinem Eigenkapital hergebe. Ja, unproblematisch ist es bei der Wujuh-Sharika, wenn alle Teilhaber, alle Sharik, nicht nur durch ihr Ansehen Kapital bekommen, sondern auch bei der Scherika mitarbeiten. Ansonsten, wenn nur manche hergeben und manche nicht, Entschuldigung, wenn alle hergeben, Geld zu ausleihen, aber nur manche arbeiten, dann ist es praktisch nicht genau eine Wujuh-Scherika. Und dadurch, manche Gelehrte sagen, es ist erlaubt, manche sagen, es ist nicht erlaubt. In Wirklichkeit ist es einfach nur eine Kombination dann aus Formen, der in diesem Fall wahrscheinlich aus der Mudaraba dann, Teil Mudaraba, Teil Wujuh-Scherika. Und wie heißt es? Und deswegen sind manche Gelehrte damit dann einverstanden, manche eher nicht. Ja, wenn jemand jetzt Schulden aufnimmt für die Scherika, dann nimmt er ja eigentlich nicht nur Schulden für sich selbst auf, sondern für die gesamte Scherika. Und deswegen, nach dieser ersten Form, sind dann auch alle Scherik zur Rückzahlung verpflichtet. Also eine Person A sagt, ich leihe mir für unsere Scherika so und so Geld aus. Dann leiht er das Geld nicht für sich alleine aus, sondern für die gesamte Scherika, für die gesamte juristische Person. Das ist eine erste Form. Eine zweite Form wäre, wenn jemand einer Scherika, einer Wujuh-Scherika Geld ausleiht, praktisch allen. Ja. Das heißt also, erste Form, jemand leiht Geld aus für diese Wujuh-Scherika. Und die zweite Form ist, die gesamte Scherika leiht aus Geld für die Wujuh-Scherika. Und entscheidend ist hier, dass in beiden Fällen alle Scherik zur Rückzahlung der Schulden verpflichtet sind. Und die anderen können nicht sagen, du hast diesen Teil ausgeliehen, deswegen bist du auch nur dafür verantwortlich. Nein, weil beim Gewinn hätten sie sich auch den Gewinn geteilt. Sollte allerdings eine Person A von einem Person B Geld leihen und danach eine Scherika gründen mit diesem geliehenen Geld, dann haben die anderen natürlich nichts damit zu tun. Ja, also es geht darum, jetzt einfach, leiht sich jemand das Geld für eine Scherika oder leiht sich jemand das Geld für sich persönlich und beginnt gründet dadurch eine Scherika, weil in diesem zweiten Fall, wenn er für sich persönlich Geld leiht und danach eine Scherika gründet mit anderen zusammen, eine Wujuh-Scherika oder was auch immer, dann kennt ja der Gläubiger, der Darlehensgeber, nur diese Person, die das Geld geniert. Der kennt ja die anderen gar nicht. Also praktisch gesehen bedeutet das, leiht er für sich persönlich das Geld oder unterschreibt er hier im Namen der Firma, die er, oder im Namen der Scherika, die er gegründet hat. Wie ist es bei der Wujuh-Scherika mit der Gewinnverteilung? Auch hier, wie zuvor, müssen erstmal alle Kosten gedeckt sein. Und dazu gehört aber auch die Rückzahlung des Qard hier speziell. Des Qard des Darlehens, das ausgegeben worden ist. Ja, und die Frage, wie sieht es hier mit der Gewinnverteilung aus? Manche Gelehrte, rahimahullah ta'ala, sagen, die Gewinnverteilung hängt nicht ab von der Verteilung der Schulden. Das heißt, wenn einer 50% geliehen hat und andere auch 50% geliehen hat für das Startkapital, der Wujuh-Scherika, bedeutet das nicht, dass auch der Gewinn 50-50 verteilt werden muss. Sie sagen, man kann es auch anders verteilen. Stärker ist allerdings die Ansicht, dass der Gewinn so verteilt wird, wie auch die Schulden aufgenommen worden sind. Wurden die Schulden 1:1 aufgenommen, ist der Gewinn 1:1, wurden die Schulden 1:3 aufgenommen, ist auch der Gewinn wiederum 1:3. Wie bei der Inan-Sharika ist auch bei der Wujuh-Sharika jeder Partner Wakil, das heißt Bevollmächtiger des anderen. Also wenn jemand etwas im Namen der Sharika einkauft und ihm ein Drittel der Sharika gehört, zahlt er auch in einem Dritten seinen eigenen Namen und für die anderen beiden Dritteln automatisch als Wakil für die Sharika. Und wie ist es dann bei der Verlustverteilung? Die Verlustverteilung, sollte es zum Verlust kommen, die Leute haben ja Schulden auf sich genommen, dann wird auch der, genauso wie der Gewinn gemäß den Schulden war, ist auch in diesem Fall der Verlust gemäß den Schulden. Beispiel, jemand kauft ein Auto im Wert von 30.000 Euro auf Schulden und das geht nachher kaputt. Und in diesem Fall hat dieser Scharik nur ein Drittel der Schulden auf sich genommen. Die anderen zwei Drittel dann bürgt er auch für dieses ein Drittel und die anderen für zwei Drittel. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Und beim nächsten Mal, inshallah ta'ala, unterhalten wir uns über die Abdan Sharika und inshallah auch über die Mufawada Sharika. Wa sallallahu wa sallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.